Die Alten Koreas verbrachten den Internationalen Altentag ganz fröhlich. Am 1. Oktober wurde im Großtheater Pyongyang die Revolutionsoper Ich sehe den Sieg der Revolution aufgeführt. Der stellvertretende Vorsitzende des Präsidiums der obersten Kriegsversammlung der TVRK Yang Hyung-soo, die zuständigen Mitarbeiter, die ehemaligen unkonvertierten Langzeitgefangenen aus Südkorea und die Kriegsveteranen, verdienstvollen Personen und Rentner in der Stadt Pyongyang sahen sich die Aufführung an. Dazu wurden die Mitglieder der diplomatischen Vertretungen verschiedener Länder und der Vertretungen der internationalen Organisationen in der TVRK und die Auslandskoreaner eingeladen, die sich in ihrem sozialistischen Heimatland aufhalten. An demselben Tag besuchten die Funktionäre der Partei und Machtorgane die Altenheime an mehreren Orten und übergaben den Hochbetagten die Souvenirs und Bedarfsartikel. An den schönen Orten und in den Kulturparken in der Stadt Pyongyang und der Region fanden fröhliche Vergnügungsspiele der Rentner statt. Und die Dienstleistungseinrichtungen boten den alten Leuten einmaligen Service an.